Kundgabe 5469. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.08.1952. Jeder kann Gottes Ansprache hören in Form von Gedanken. Ich vermittle euch Worte der Liebe, des Trostes und des Zuspruchs. Und ich gebe euch allzeit Aufklärung, wo es euch an Wissen mangelt. Nur müsstet ihr selbst die Verbindung mit mir herstellen, ansonsten ich nicht zu euch sprechen kann. Meine Ansprache wird aber nicht immer euch hörbar ertönen, sondern eure Gedanken werden sich merklich so formen, wie ich zu euch reden will, wenn ihr nur darauf achtet und so lange harret, bis euch also meine Mitteilungen zugegangen sind. Denn eines will ich euch sagen, so wie ihr nur an mich denket, mit mir sprechet, im Gebet oder mich anrufet um Hilfe, ist meine Liebe schon bei euch. Ihr sprechet nicht ins Leere, sondern ich vernehme alle eure Gedanken und antworte euch auch. Wenige Menschen aber warten diese meine Antwort ab. Wenige Menschen sind so tiefgläubig, dass sie überzeugt sind von meiner Gegenäußerung. Und darum kann ich mich dem Menschen nur selten kundgeben, dass er in seinen Empfindungen und Gedanken meine klare Antwort erkennt. Kein einziges Wort geht verloren, das ihr in tiefer Andacht mir zurufet, und kein einziges Wort lasse ich unbeantwortet. Eure Seele aber lässet sehr oft an sich vorübergehen, was sie zutiefst beglücken würde. Ihr habt das geistige Ohr noch nicht geschult und vernehmet daher meiner Liebe Gegenäußerung nicht. Ihr alle, die ihr euch mir verbindet in innigem Gebet, ihr könnet euch angesprochen fühlen von mir. Wollet ihr aber auch meine Ansprache verstehen, nach der ihr alle euch sehnet, dann müsstet ihr euer geistiges Ohr schulen. Und das ist eine Aufgabe, die ihr euch alle stellen solltet, weil sie euch das irdische Leben gar sehr erleichtern würde. Denn es ist wahrlich beseligend, meine Ansprache vernehmen zu können, die euch allen ohne Ausnahme gilt, die ihr mit mir innige Zwiesprache haltet. Ihr alle würdet viel Kraft und Trost dieser meiner Ansprache entziehen, die immer nur als Empfindungen und Gedanken von euch vernommen wird, die euch innere Ruhe und das Gefühl der Geborgenheit geben könnte, ihr also wahrhaft getröstet und gestärkt wäret von meiner Vaterliebe, die unausgesetzt allen seinen Kindern gilt. Darum, wenn ihr betet zu mir im Geist und in der Wahrheit, verharret danach in mir zugewandtem Denken, und ihr werdet meine Gegenwart fühlen, und eure Seele wird entgegennehmen, was meine Vaterliebe ihr zugedacht hat. Denn ich neige mich allen zu, die mich anrufen, die innige Zwiesprache halten mit mir, und will ihnen geben, was immer sie beglückt. Amen.